fabrikat. Wünsche mir den Tod, inshallah bleibt dahinter Gittern, Ecker, ah, jag mein Hintern. Ein letztes Mal wie Winter. Rappen dann außer für meinen Namen beim Richter. Egal ob du Welle machst, häng mit Albanern im Zellentrag. Zu Fuß, jetzt ist Ecker, ah, seine rechte Hand. Lieber sitz ich schon beim Schlafen mein Leben lang. Egal ob du Welle machst, häng mit Albanern im Zellentrag. Du brauchst jetzt Zwecker, ah, seine rechte Hand. Lieber sitz ich schon beim Schlafen mein Leben lang. Spielmacher wie die Baller, draußen sind die Krachen, aber nein. Im Garten von die Baller, fängt an die Kinder im Baller. Spielmacher wie die Baller, draußen sind die Krachen, aber nein. Aber nicht mit dir, wir machen es mit Leidenschaft. Ach, lass die Huren reden, bra, ich will ein gutes Leben. Schaff mir alles, was ich kriegen kann und lass mir gar nichts nehmen. Ihr werdet alle sehen, weil bunte Scheine niemals lügen. Was da stemmt, in die Tüten, was für Gangster, ihr seid Typen. Ihr seid auf die Hieroglyphen, guckt der Brach am Ballerplatz. Ich zieh alle Brach in Einzelhaft. Ja, Kollege, ich bin der Nebel von dem Hals. Betäubt die Gefühle von dem Tag. Ich hab kein deutschen Pass, doch mein Instagram-Pass Top 3 in dem Start. Und alle Bitches tanzen, ja, ich lass die Bitches tanzen. Meine Brassen hinter mir und alle Räder platzen. Wie seine Dealer-Waffen, hab mir alles beigebracht. Und für kein Geld auf dieser Welt mich klein gemacht. Spielmacher wie die Baller, draußen die Krachen, aber nein. Im Garten von die Barra, fängt an die Kinder im Wonderland. Spielmacher wie die Baller, draußen die Krachen, aber nein. Im Garten von die Barra, fängt an die Kinder im Wonderland. Ich sitze im Hotel, jeder meiner Songs dreht Runden um die Welt. Ich wünsche ein Giselle, im Reddison Hotel. Meine Jungs lassen Kopf knallen zu Kartell. Bin ein Multitalent, in Gucci Chanel. Und hab in meiner Jogger einen Bund lila Bin im Plus Diadel, im Bruch Dialekt. Aber Baller, wenn ich muss, sei ich Schuss für die Gags.